Alles auf, yeah. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann. Die Zeit ist vorbei, Partys und James. Heute rappt jeder über Rarys und Geld. Was sie macht, hat mit Swag nichts zu tun. Nah. Swag hat nichts getan, bitte lass ihn in Ruhe. Yeah. Sorry, ich hab dir den Tag versaut. Sorry, bei dir klingt der Magen laut. Du legst am Boden, keiner hebt dich auf. Sorry, aber immer hört alles auf, yeah. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann. Ich scheiß auf Curse, 10 Rap-Gesetze. Denn der Opa hat heutzutage nur noch wacke Texte. Yeah. Deutschrap-Legenden leiden an Demenz. Denken, sie können wiederkommen und verlieren ihre Fans. Ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Yeah. Der Teufel der Bösen, um Hip-Hop zu töten. Yeah. Dafür komm ich in den Knast lebenslang. Yeah. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann. Sorry, ich hab dir den Tag versaut. Sorry, bei dir klingt der Magen laut. Du legst am Boden, keiner hebt dich auf. Sorry, aber immer hört alles auf, yeah. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann. Du musst für mich sterben, damit ich leben kann.